Das Original, Depeche Mode mit Personal Jesus. Wie eine Coverversion aussehen kann, die wirklich mal ein etwas anderer Aspekt beleuchtet, ist auf dem Sampler For the Masses dokumentiert. Hier covern vornehmlich amerikanische Gruppen Songs von Depeche Mode und geben dem Repertoire dieser Gruppe durch ihre Bearbeitung eine ganz eigene Note. Bestes Beispiel, das bekannte Master and Servant, allerdings jetzt in der Version des belgischen Soundtüftlers Locust.